Wenn er stirbt, werde ich weinen, doch nicht um ihn, nein, nur um mich. Ich werde weinen um mich, weil ich nicht trauern kann und will. Wenn ich schlafe, kommt ein Traum zu mir. Er liegt in meinem Bett und es ist Nacht. Ich wache schweißgebadet auf und weiß, der Morgen kommt nicht bald. Wenn er stirbt, werde ich weinen, doch nicht um ihn, nein, nur um mich. Ich gehe raus ins Dunkel und habe keine Angst, weil in mir etwas ist, das noch woanders zittert. Wenn er stirbt, werde ich weinen, doch nicht um ihn, nein, nur um mich. Ich werde weinen um mich, weil ich nicht trauern kann und will. Wenn er stirbt, werde ich weinen, doch nicht um ihn, nein, nur um mich.